Der Text für die heutige Predigt steht im Philemonbrief oder ist der Philemonbrief in den Versen 1 bis 25. Paulus, Gefangener Christi Jesus und Timotheus, der Bruder, an den lieben Philemon, unseren Mitarbeiter, und an Apphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen, dass dein Glaube, den wir miteinander haben, kräftig werde in Erkenntnis all des Guten bei uns auf Christus hin. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus alle Freiheit habe, dir zu gebieten, was zu tun ist, will ich um der Liebe willen eher bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der die früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt werde, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast, nicht mehr als ein Sklaven, sondern als ein, der mehr ist als ein Sklave. Ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Leiblichen wie auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue. In dem Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinem Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das ist einer meiner Lieblingsbriefe. Eigentlich, ich habe keinen Lieblingsbrief, aber das ist ein Brief, der so großartig ist, weil es bringt irgendwas zum Ausdruck, was ich hoffe, in jeder Gemeinde stattfindet. Nun, es gibt keinen Grund, warum ich diesen Brief hier für heute ausgesucht habe. Es ist nicht, weil ich denke, irgendwas nicht gut läuft hier. Ich finde aber die Botschaft dieser Brief einfach super wichtig für jede Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir heute, und ich bete, dass wir heute daraus viel lernen. Einmal habe ich einen Pastor gefragt, was das Wesentliche in einer Gemeinde ist, damit Menschen sich wirklich wohlfühlen. Und sofort hat er mich geantwortet: starke Gemeinschaft. Starke Gemeinschaft. Das war eine schöne Antwort, aber ich habe mir gedacht, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass man so eine lebendige, starke Gemeinschaft miteinander genießt? Natürlich gibt es andere Sachen, die wichtig sind, und also das Wort Gottes im Zentrum und das Evangelium, aber starke Gemeinschaft ist auch irgendwas, die Leute anzieht. Wir leben aber in einer gefallenen Welt, und Gemeinschaft unter Menschen, also wo es Menschen gibt, kriselt es immer, ne? Es menschelt. Und in einer gefallenen Welt ist wirklich die Frage, also wie kommen wir dahin, dass wir wirklich starke Gemeinschaft miteinander, wirklich gute Beziehungen miteinander erleben können? Wir wissen allzu gut, dass Beziehungen so oft kaputt gehen. Je näher wir an Menschen kommen, je mehr Potenzial für Krise gibt es, für Konflikt. Und wenn es dann solche Krisen gibt, ist es wirklich schwierig, die Beziehung zu einem Zustand zu bringen, dass es wirklich mit Liebe, bedingungsloser Liebe gekennzeichnet ist. Man mag sich sogar dulden, aber Wiederherstellung zur ehemaligen Nähe, das funktioniert nicht von alleine. Ja, man muss wirklich aktiv sein, aber genau dieses Streben, so eine Beziehung wiederherzustellen, fehlt oft. Ja. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ja. Also wenn man in einem Konflikt ist, will man sich schützen. Man will nicht wieder verletzt sein. Oder man will auf das eigene Recht beharren. Ja. Vor allem, wenn man tatsächlich im Recht war. Wir werden defensiv, wir wollen uns selbst rechtfertigen. Wir wollen, dass der andere eine gute Lektion lernt. Alle diese Dinge sind Dinge, die uns davon abhalten, eine tiefe, enge Gemeinschaft miteinander zu haben. Es ist uns klar, also wir leben auf dieser Seite von Ewigkeit. Wir werden in dieser Zeit nie dahin kommen, dass wir Beziehungen miteinander haben, die nie Probleme haben. Das ist einfach die Tatsache. Es gibt natürlich zwei Arten und Weise, mit diesem Problem umzugehen. Ich habe schon eine gesagt, diese menschliche Lösung, Abstand. Und in solchen Fällen stempeln wir Menschen ab und sagen, hoffnungsloser Fall. Aber es gibt einen besseren Weg, einen viel besseren Weg. Das ist das Evangeliumsweg, das Evangeliums geprägte Weg. Und das ist, was wir hier in diesem Brief sehen. Philemon hat ein sehr ähnliches Problem gehabt. Wir kommen gleich dazu. Es ist ein Brief von Paulus. Wir kennen Paulus. Er ist ehemaliger Pharisäer, war der Verfolger von Christen, jetzt ist selbst verfolgt für Christus und er ist jetzt alt geworden. Also wir denken, dieser Brief wurde 62 vor Christus geschrieben, also ein paar Jahre bevor er stirbt oder bevor er hingerichtet wird. Und er sitzt jetzt im Gefängnis als alter Mann, in Rom sehr wahrscheinlich. Und er ist da, weil er um die Sache Christi unterwegs ist. Und von dort schreibt er diesen Brief und er schreibt an Philemon. Nun, Philemon ist jemand, der in Kolosse wohnt, sehr wahrscheinlich, also in Griechenland, also von Rom nach Griechenland. Oder Entschuldigung, nee, nicht Griechenland, Türkei. Das wäre die heutige Türkei. Kolosse ist in die heutige Türkei. Und im Haus von Philemon versammeln sich eine Gemeinde. Also anscheinend hat er Geld. Ja? Er hat ein Haus groß genug, wo eine Gemeinde sich treffen kann. Und er hat auch Diener, Sklaven. Ja? Also Sklaven nicht im Sinne von also die Sklaven von Amerika. Sie sind Sklaven wie Hausdiener. Und um Sklaven zu besitzen, um solche Diener zu besitzen, müsste jemand ziemlich viel Geld haben. Also Philemon scheint ein reiche Person zu sein, aber wichtiger als sein sozialer Status ist sein Glaube. Und davon haben wir gelesen in den Versen 4 bis 7. Sein Glaube ist wirklich bekannt. Ja, der ist jemand, der an Jesus glaubt und in seinem Leben sieht man, was es für Früchte bringt. Und seine Liebe und sein Glaube sind so sichtbar und bekannt geworden, dass selbst Paulus in Rom davon hört. 2000 Kilometer entfernt. Eine Liebe und ein Glaube, der nicht nur vertikal ist, also zwischen ihm und Gott, sondern auch horizontal. Ja, das lesen wir in diesen Versen, dass die Heiligen, die anderen Christen, wirklich gestärkt werden durch den Glauben von Philemon. Seine Liebe ausstrahlt und andere Christen werden ermutigt und erfrischt. Und letztlich auch Paulus, der dabei viel Freude und Trost hat. Und Paulus hofft natürlich, dass diese Liebe von Philemon weiter wächst, dass es weiter Frucht bringt. Und deswegen betet er in Vers 6 für ihn, ja, dass dein Glaube ihn all das Gute erkennen lässt, dass er und alle Gläubigen in sich haben, also dieses Gute, das Gott in ihnen bewirkt, sodass Philemon und die Gemeinde, die bei ihm trifft, sich zu Christus hinwächst. Also eine Bitte um Wachstum in Christus Ähnlichkeit. So leitet Paulus diesen Brief ein. Ja, mit dieser Dankbarkeit gegenüber dem, was er sieht, dass Gott tut in dem Leben von Philemon und auch eine Fürbitte für Philemon, dass er weiterhin wächst. Nun, das sind schöne Worte und die Frage ist natürlich, okay, sind das nur Floskel, bisschen leere Rede, Schmeichelei? Nein, Paulus ist ganz wichtig, dass er das hier sagt, weil für Paulus, das ist diese Sachen, die er in Philemon sieht und wofür er betet, dass Philemon weiter wächst, das gibt Paulus Zuversicht, dieses besondere, schwierige Anliegen auf den Tisch zu legen. Was ist dieses Anliegen? Onesimus. Onesimus. Setzt euch für einen Moment in den Füßen von Philemon. Beim Lesen des Namens Onesimus, als er diesen Brief zum ersten Mal bekommen hat, würde wahrscheinlich unangenehme Gefühle aufgewühlt werden in Philemon. Ihr könnt es auch ein bisschen spüren, wie Paulus das angeht. Sehr sanft. Ja, der kommt nicht gleich mit seiner Bitte, sondern versucht, Philemon zu gewinnen. In Vers 8 und 9. Der mit sehr viel Vorsicht, gebietet ihn nicht. Und er appelliert an die Liebe. Und er sagt auch, ich bin selber einer, der um der Sache Christi willen leide und viel erdulden muss. Er sagt das alles, bevor er zum Onesimus kommt. Da bekommen wir ein Gespür dafür, dass das ist irgendwas sehr sensibel, die er jetzt antastet. Was ist denn mit diesem Onesimus? Wir können einiges aus diesem Brief entnehmen und einer Geschichte nachzeichnen. Also Onesimus war ein Hausdiener von Philemon und er scheint ein wirklich schlechter Diener gewesen zu sein. Der scheint unnütz gewesen zu sein. In Vers 11 sagt Paulus, er war unnütz für dich. Ja? Also stellt euch vor, ein Mitarbeiter in eurer Firma, in eurer Jobstelle, der nichts macht, der immer Probleme für andere verursacht. Anscheinend war Onesimus so einer. Und nicht nur das, der war nicht nur ein Unnütz, der hat auch Dinge getan, die sich nicht gehört. Der hat Unrecht getan. Anscheinend hat er irgendwas gestohlen. In Vers 18 lesen wir, wo Paulus darauf eingeht. Anscheinend hat er irgendwas gestohlen oder irgendwas versäumt. Also richtig großer Schaden für Philemon errichtet. Also der ist ein Unnütz, tut dumme Dinge. Und dann geht er weg. Läuft weg von seinem Herrn. Und in der damaligen Zeit, das war eine richtig, richtig große Straftat. Ja. Diener und Sklaven könnten dafür getötet sein. Das alles ist Onesimus. Und wir haben von Philemon gehört. Ja. Wir haben über Philemons Liebe gehört. Es ist nicht, als ob Philemon ein richtig schlechter Herr war. Ja, seine Liebe hat immer ausgestrahlt. Es war sehr bekannt. Also Onesimus scheint so ein gutiger Herr verachtet zu haben und weggelaufen zu haben. Und der ist weggelaufen Und irgendwann ist er nach Rom gekommen. Nun, wir wissen nicht, ob er nach Rom geht, weil Paulus da ist, oder ob er nicht wusste und ist in Rom und dann Paulus ist da. Wissen wir nicht. Aber der landet in Rom und er trifft auf Paulus. Und nach einer Weile mit Paulus wird Onesimus Christ. Ich glaube, wir können nicht so viel anders erwarten von Paulus. Der hat eine Gabe der Evangelisation und durch Paulus wird Onesimus Christ. Und nun schickt Paulus Onesimus zurück zu seinem Herrn und bittet ihn, diesen wieder aufzunehmen. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was bei Philemon los ist, wenn er diesen Namen hört. Das Letzte, das er von Onesimus hört, also der wusste nicht von seiner ganzen Bekehrung und so weiter. Das Letzte, das er davon hört, ist ein unnützer Diener, der ihm Schaden errichtet und dann wegläuft. Und dann steht er vor der Tür mit einem Brief, mit einer Referenz von Paulus und sagt, du sollst ihn wieder aufnehmen. Eine Zumutung. Eine Zumutung. Und menschlich gesehen würden wir sagen, Philemon braucht das nicht tun. Ja? Der kann ihn wieder wegschicken. Kann ihn sogar vor Gericht bringen. Das wäre sein gutes Recht. Aber Paulus weiß, dass Philemon das Evangelium kennt. Und er erwartet was ganz anderes von ihm. Er weiß, dass er den Geist Gottes in sich hat. Und er, wie alle Christen, wurde in eine Gemeinschaft der Gnade und Annahme hineingerufen, als er Gottes Vergebung empfangen hat. Paulus weiß, dass Philemon das weiß. Und so sollte er und andere Christen Gemeinschaft erleben, die von Vergebung und Annahme geprägt sein soll. Das ist der Zuversicht von Paulus, dem er diesen Brief schickt. Er verlässt sich darauf, dass Philemon, und ich hoffe, dass wir auch erkennen, dass Gott uns in eine Gemeinschaft von Menschen hineinruft, die Gnade empfangen hat und deswegen sie gerne weitergibt. Eine evangeliumsgeprägte Gemeinschaft. Ich nenne das eine Gnadengemeinschaft. Und so fordert Paulus Philemon auf, eine Einstellung, seine Einstellung vom Evangelium prägen zu lassen. Und wir sehen dann in dieser zweiten Teil der Predigt vier Sachen, die uns zeigen, wie diese Einstellung aussieht, was diese Einstellung ausmacht. Sache Nummer 1. In einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. In einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. Es ist unser normales Empfinden, wenn uns jemand Unrecht tut, um unser Recht zu kämpfen. Ja, das ist ein ganz normales menschliches Gefühl. Und wir schließen dabei vielleicht auch jegliche Möglichkeit zur Versöhnung aus, bis irgendwelche Genugtuung geschieht. Und so war es sehr wahrscheinlich auch bei Philemon. Laut römischem Gesetz, wie ich schon gesagt habe, hätte er das Recht gehabt, Onesimus eine beliebige Strafe aufzuerlegen. Onesimus war klar der Schuldige und deswegen war er vom römischen Gesetz nicht geschützt. Aber Paulus bittet entgegen der normalen menschlichen Vorgehensweise. Und er bittet Philemon, auf sein Recht zu verzichten und stattdessen schuldiger Onesimus aufzunehmen. Gnade über Recht. Warum soll Philemon aber das tun? Er hat Recht. Nach dem Buchstaben schon. Aber in einer Gnadengemeinschaft funktioniert es anders. Der Gedanke, der die Glaubensgemeinschaft untermauert, ist immer Gnade. Das bildet den Rahmen dieses Briefs. Wenn ihr seht, am Anfang des Briefs und auch am Ende in Vers 3 und 25, was sagt Paulus? Gnade euch. Ja, das rahmt das Ganze ein. Das ist die Motivation für Christen. Philemon soll daran denken, dass auch er vom Herrn Gnade erfahren hat und immer wieder erfährt. Philemon soll dessen bewusst sein, und ich hoffe, wir auch, würde der Herr auf sein Recht bestehen, also Gott auf sein Recht bestehen und fordern, dass Philemon den Preis für seine Sünde zahlt, dann wäre er hoffnungslos verloren. Aber Philemon hat Gottes Gnade erlebt, nicht dieses Rechtgedanke. Ein unverdientes Geschenk der Errettung hat Philemon von Gott. Und nun, wenn der Herr bei Philemon nicht auf Recht und Gesetzmäßigkeit bestanden hat, was gehört sich für Philemon und die ganze Gemeinde in ihrem Umgang mit anderen, die ihnen Unrecht tun? Sollte es vielleicht keine Auswirkung haben? Wenn Gott uns, ihr Lieben, wenn Gott uns Gnade gezeigt hat und immer wieder zeigt, jeden Tag. Es gebührt sich auch für uns, dass wir gnädig mit anderen Menschen umgehen, auch wenn sie verbocken. Und sie werden verbocken. Und für Paulus sind das nicht bloße Worte, die er hier weitergibt. Er lebt dasselbe vor. Schaut mit mir in Vers 8. Paulus als Apostel hätte alles Recht gehabt, Philemon zu gebieten, den Onesimus wieder aufzunehmen. Tut er aber nicht. Der bittet ihn. Und auch in Vers 19, Philemon schuldet Paulus irgendwas. Der sagt nicht was, aber der schuldet ihm irgendwas. Und Paulus hätte diese Schuld jetzt abverlangen können. Tut er aber nicht. Paulus geht nicht mit Gesetzmäßigkeit um. Er will Philemon zu nichts zwingen. Er will, dass alles, was Philemon tut, aus Liebe geschieht. Und so verzichtet Paulus selbst auf sein Recht und zieht einen gnädigen Ton vor. Ja, sie sind sehr gnädig, wie er das Ganze hier tut. Ja. Obwohl er Apostel ist, der große Apostel Paulus. Paulus ist selber ein Beispiel davon. Er stellt Gnade über Recht, gemäß dem Evangelium. Also er erwartet nicht nur, dass Philemon irgendwas tut, das er selber nicht bereit ist zu tun. Er zeigt das. Hey, ich zeig dir, wie das geht. Was steht hinter dieser Einstellung? Was soll dieser Umgang dann treiben? Wie soll das hervorbringen? Das ist die Liebe, ja? Paulus betont immer wieder die Liebe hier. Die Liebe soll Philemons Handeln prägen. Und Paulus weiß, dass Gott diese Liebe in Philemon hineingegossen hat. Also Paulus bittet Philemon nicht, irgendwas zu tun, das er selber nicht hat, das er irgendwie hervorbringen muss. Gott hat diese Liebe ihm gegeben. Ihr Lieben, diese Einstellung, auf Recht zu verzichten und stattdessen Gnade zu zeigen, wenn Menschen verbocken, mag sich erstmal unmöglich anhören. Und ich meine nicht einfach, oh, der Kaffee war zu stark oder die Stühle wurde blöd gestellt oder so. Ich meine, wenn Menschen uns anlügen, wenn Menschen böse Dinge sagen über uns, das tut weh. Und in solchen Fällen will man mit dieser Person nichts zu tun haben. Es mag sich unmöglich anhören, auf diese Person zuzugehen und ihn wieder aufnehmen, wenn er Buße tut. Aber ich hoffe, dass wir sehen hier, was das Ganze treibt. Das ist die Liebe, die wir von Gott widerfahren haben. Das geben wir weiter. Ja? Wenn wir diese Liebe wirklich verstehen, wenn wir diese Liebe von Gott wirklich verstanden haben und die Gnade Gottes in Christus in uns verinnerlicht haben, wenn wir uns danach sehnen, wie Gott uns in Christus trotz unserer Schuld aufgenommen hat und keine Wiedergutmachung gefordert hat, bevor er uns aufgenommen hat, wollen wir wirklich anderen Menschen auferlegen, was Gott uns nicht auferlegt hat, obwohl er alles Recht dazu hätte? Was wäre, wenn Gott zu uns das sagen würde, was wir manchmal in Konflikten anderen sagen? Es wäre für uns hoffnungslos. Der bessere Weg, wie Gott mit uns umgegangen ist, lasst uns miteinander umgehen. Gnade über Recht in unseren Beziehungen. Das ist evangeliumsgeprägt. Dann es geht weiter. In einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir Menschen manchmal abschreiben, ist, dass wir glauben, die Person in Frage wird sich nie ändern. Also was bringt es, Menschen weitere Chancen zu geben? Vor allem, wenn wir die Person schon lange kennen, schon längst kennen und wir sehen keinen und spüren keinen Unterschied. Aber ihr Lieben, lasst uns diesen zweiten Punkt zu Herzen nehmen. In einer Gnadengemeinschaft ist Veränderung möglich, ist Veränderung sichtbar. Das sehen wir bei Onesimus. Ne? Wir können uns vorstellen, ja, bei Philemon geht es vielleicht genauso. Der bekommt diesen Brief von Paulus und denkt, hä, Onesimus, soll ich ihn wieder aufnehmen? Diese Person, die mir nichts bringt? Vielleicht dachte er, er lässt ihn einfach ziehen, da ist keine Hoffnung für ihn mehr. Ich werde meine christliche Aufgabe tun und ihn nicht vor Gericht bringen, aber ihn wieder aufnehmen, ist das nicht ein bisschen zu viel? Dieser wird nie ändern. Er hat wahrscheinlich aber nicht geahnt, was mit Onesimus passiert ist. Er ist gläubig geworden. Ja, Paulus benutzt in den Versen 10 bis 12 ein Bild von einer Zeugung. Ja? Er bringt zum Ausdruck, dass ein neuer Mensch ist entstanden. Das ist nicht die Onesimus, den du kanntest, Philemon. Das ist jemand neu, eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch benimmt sich auch anders. Schau in Vers 11. Der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Es ist auch ein Wortspiel mit dem Namen Onesimus. Onesimus bedeutet eigentlich nützlich, jemand nützlich. Aber bisher war Onesimus ein Nichtnutz. Ja, das war das Gegenteil von dem, was er genannt war. Er ist damals seinem Namen nicht gerecht geworden. Aber als er zu Christus fand, wurde er auf einmal nützlich. Diese ehemalig nutzlose Person ist Paulus so wertvoll geworden, dass er ihn in Vers 12 sogar sein eigenes Herz nennt. Das ist, was Gott aus hoffnungslosen Fällen macht. Er macht sie neu. Wir sehen hier, das Evangelium hat klare Auswirkungen im Leben von Menschen. Es ist viel mehr als bloß ein Ticket in den Himmel. Es ist Gottes Kraft zur Veränderung auch hier. Und das Evangelium ist auch unerlässlich, wenn wir Veränderungen in Menschen sehen wollen. Willst du, dass Menschen verändern? Zeig ihnen das Evangelium. Es gibt keinen anderen Weg. Und bei manchen Ich bin mir sicher, ihr habt das bei manchen sehr, sehr klar gesehen, wie das Evangelium sie immer mehr ändert. Und das erfreut unser Herz und es soll unser Herz erfreuen und wir sollen Gott die Ehre geben. Aber immer wieder kennen wir Leute und wir denken, oder vielleicht bei uns selbst, wir denken, ach, immer Baustellen. Es gibt nie Veränderung. Also wir brauchen gar nicht nach außen schauen. Es gibt so viele Sachen, die wir immer wieder das gleiche, die gleiche Fehler tun. Wir denken, wann werde ich verändert werden? Ich möchte hier euch Mut machen. Es gibt Hoffnung. In einer Gemeinde, wo das Evangelium gelehrt, geglaubt und gelebt wird, wird es Auswirkungen geben. Ja, vielleicht sehen wir das nicht sofort, aber es wird Auswirkungen geben. Es ist ein bisschen, ihr Eltern, ihr kennt das vielleicht viel mehr als ich, aber ich habe auch kleinere Geschwister und ich habe das auch bemerkt. Also wenn wir mit denen wachsen, wenn wir mit Kindern wachsen und so weiter, sehen wir die Kinder immer und wir sind nicht so sensibel für die Veränderung, die sie erlebt haben. Und dann kommt jemand zu Besuch, der letztes Jahr da war und sagt, wow, der ist aber groß geworden. Oder der ist ganz anders geworden. Es ist ein bisschen so. Ja? Manchmal haben die Leute wirklich verändert, aber weil wir immer mit denen zu tun haben, haben wir das vielleicht nicht so bemerkt. Es ist gut, manchmal einen Schritt zurückzunehmen und zu denken, wo war diese Person vor einem Jahr? Wo war diese Person vor 2 Jahren? Es ist wichtig, diesen Blick von Leuten zu haben. Nur nicht, wo die Menschen jetzt stehen, sondern wo waren sie vor einer Weile? Woher kommen sie sozusagen? Und ich hoffe, dass nicht nur bei anderen, dass ihr merkt das in euch auch. Also wenn ihr Gottes Geist in euch habt, es gibt diese Entwicklung. Wir können Gott dafür danken und das soll uns auch Mut geben. Ja, das soll uns auch Mut geben, wenn Menschen irgendwas verbocken und so weiter und wenn Menschen Dinge tun oder wir selbst, wenn wir Dinge tun, die nicht so toll sind und so weiter. Unsere Hoffnung ist da oben, Gott wird uns verändern, wenn wir zu ihm kommen und uns von ihm verändern lassen. Schreibe nicht Leute ab. In einer Gnadengemeinschaft gibt es Veränderung. Weil das Evangelium Menschen neu macht. Das Evangelium macht aus unnützer Diener zu nützlicher, wertvoller Brüder. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir diese Perspektive vor Augen haben, wird uns klar, wir sind alle im Prozess. Ja? Keiner von uns sind fertig. Also lass uns Geduld miteinander haben. Genauso wie du hoffst, dass andere Menschen geduldig mit dir sind. Und lass das Evangelium in den Leben von anderen in deinem Leben seine Auswirkung haben. Und wir können dabei sehr aktiv sein, indem wir dem Evangelium so viel Raum geben wie möglich in unserem Leben. In Wort, in der Verkündigung und in einer evangeliumgeprägten Gemeinschaft, wo Menschen miteinander umgehen, wie Christus mit uns umgegangen ist. Es gibt überall Onesimüsse unter uns. Menschen, die durch die Kraft des Evangeliums verändert werden. Also lass uns nicht aufgeben. In einer Gnadengemeinschaft ist Veränderung sichtbar. Und Nummer 3 und 4 mache ich sehr schnell. Nummer 3 zuerst. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Geschwistern und Freunden. Ja, das ist uns klar. Freunde kann man wählen und Freundschaften sind normalerweise, also in den meisten Fällen, es gibt vielleicht 2 oder 3, die lebenslänglich sind, aber sind nicht lebenslänglich. Es ist aber nicht so mit Geschwistern. Ne? Es ist lebenslänglich. Nun, es ist auch klar, dass es manchmal Geschwisterbeziehungen gibt, die nicht so toll sind. Ja, und es gibt manchmal Freundschaften, die enger sind als die Beziehung zu Geschwistern. Aber lass uns mal im Allgemeinen reden. weil geschwisterliche Beziehungen unauflösbar sind, es ist auch in der Regel so, dass die Liebe zwischen Geschwistern bedingungsloser ist als zwischen Freunden. Ja, weil uns irgendwas Größeres verbindet. Ja? Wir sind Teil einer Familie. Also ich fühle mich freier mit Geschwistern als mit meinen Freunden. Ich fühle mich wie daheim. Ja, ist klar. Oder wenn ich irgendwas Schlechtes tue und meine Geschwister verärgere, ich mache mir nie Sorgen darüber, ob diese Beziehung jetzt vorbei ist oder nicht. Bei Freundschaften eher so. Ich muss aufpassen. Und wenn es mal mit den Geschwistern wirklich verkrachen soll, sind in der Regel die Konflikte viel schmerzhafter als mit anderen Freunden. Hier will ich einfach den Punkt machen, Geschwisterbeziehungen ist enger als einfach Freundschaften oder irgendwelche andere Bindungen in der Welt. Und ihr Lieben, als Onesimus zum Glauben gekommen ist, wurde sein Status dann verändert. Er war nicht mehr irgendwer, sondern er ist jetzt ein Gotteskind. Er wurde in die Familie Gottes adoptiert. Und die Auswirkung für Philemon? Vorher war Onesimus bloß ein Hausangestellter, jetzt aber ist er ein Bruder. Das will Paulus dem Philemon vor Augen führen. Ja? Philemon hat ja einen Sklaven verloren, aber jetzt gewinnt er einen Bruder. Und er meint das als Segen. Die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus wird jetzt nicht mehr nach Leistung definiert, sondern sie ist jetzt nach Liebe definiert, ja, bedingungslos. Und diese Beziehung ist qualitativ besser. Sie ist enger, sie ist unauflösbar. Und sie beinhaltet zwei Menschen, in denen Gottes Geist wohnt und die zunehmend zu Menschen werden, die Christus in seiner Liebe, in seiner Güte und in seiner Treue widerspiegeln. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Ist es euch bewusst, ihr Lieben? Wenn ihr über eure Gemeinde denkt, das sind eure Brüder und Schwestern hier. Und diese Verbindung ist stärker und andauernder als jegliche irdische Verbindung. Ist es euch bewusst, dass eure Geschwister hier im Glauben stehen euch enger oder sollte euch enger stehen als selbst eure nichtgläubigen Geschwister? Das ist besonders gute Nachricht für Menschen, die vielleicht keine Geschwister haben oder nie ein gesundes Familienleben erleben durfte. In der Gemeinde haben wir etwas noch Besseres und Engeres und Andauerndes als alles, was diese Welt uns anzubieten hat. Klar reiben wir uns an Glaubensgeschwister. Und vielleicht würden wir uns manchmal wünschen, wir hätten diese oder jene nicht. Aber ihr Lieben, in Gottes Weisheit hat er genau diese Menschen in euer Leben gestellt, nicht, weil er dein Leben damit schwierig machen wollte, sondern damit du in dieser Situation an bedingungslose Liebe und Annahme wächst und so Gott immer ähnlicher wirst. Er will, dass wir lernen, mit den Schwächen voneinander umzugehen und sie trotzdem anzunehmen, genauso wie Christus uns mit all unseren Schwächen angenommen hat. Und dabei sind wir gefordert, uns für das Wohl und das Wachstum unserer Geschwister einzusetzen. Und aufeinander zu achten, zu ermahnen, einander voranzubringen. Genauso wie man es in einer gesunden Familie von den Geschwistern erwarten würde. Man tut das nicht für Geschwister, weil sie es verdienen, sondern weil sie Geschwister sind. Und meine Hoffnung ist, dass wir so bei unseren Gemeinden denken. Ich war letzte Woche in England, in meiner alten Gemeinde, und es war mir Es war mir so frisch zu hören, wie der Pastor ständig von unserer Gemeindefamilie geredet hat. Unsere Gemeindefamilie. Ich hoffe, so denken wir über unsere Gemeinde. Aber zu diesem ganzen Punkt komme ich jetzt zu dem letzten Punkt, die das alles untermauert. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesühnt. Das ist Vers 17 bis 19. Und das ist auch mein letzter Punkt. Christen sind neue Kreaturen, aber sie haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Ja, das ist uns klar, das ist jeder von uns klar. Wir kämpfen noch mit Sünde. Und manchmal verlieren wir die eine oder die andere Schlacht und verbocken irgendwas. Wir versündigen uns aneinander. Das ist die Realität. Eines Tages werden wir dieses Problem Gott sei Dank nicht mehr haben, wenn Christus uns wieder zu sich nimmt. Aber noch gehört es zu unserer Erfahrung in dieser Welt und auch in der Gemeinde. Es gibt keine Gemeinde, wo auch keine Sünde ist. Wenn sowas passiert, wie reagiert eine Gnadengemeinschaft? Es gibt drei schlechte Antworten und eine gute Antwort. Man könnte vertuschen, ja? Also besser nicht über die Probleme reden und tun, als ob nichts passiert. Das ist aber schlecht. Man könnte verbannen, also Menschen, die gesündigt haben, ächten und ausgrenzen. Man könnte verkleinern, also die Sünde nicht wirklich Sünde nennen, sondern sie irgendwie rechtfertigen. Vertuschen, verkleinern, Verbannung, das sind alles schlecht. Das sind menschliche Lösungen für Sünde in der Gemeinde. In einer Gnadengemeinschaft gibt es nur eine Art und Weise, wie wir mit der Sünde voneinander umgehen sollen. Und das ist, was Paulus auch in Vers 17 bis 19 zeigt. Ja, Paulus schaut nicht über die Schuld von Onesimus hinweg, sondern er spricht das an, ja? Also keine Vertuschung und kein Verkleinern. Und was wir auch sehen, ist, dass Paulus tritt für den Schuldigen ein und ermutigt Philemon, ihn aufzunehmen. Also auch keine Verbannung. Ja? Das ist eine gesunde Vorgehensweise, wenn ein Bruder oder Schwester unter uns sündigt. Konfrontation ist notwendig, aber die Person darf nicht verachtet werden. Sondern es wird sich bemüht, die Person zurückzugewinnen. Ja? Und wenn diese Person dann Buße getan hat, soll die Person dann wieder aufgenommen werden. Das ist die richtige Art und Weise, mit Konflikten und Problemen in der Gemeinde umzugehen. So funktioniert eine Gnadengemeinschaft. Wenn uns der Herr vergibt, wie können wir Vergebung einander vorenthalten? Und noch eine Sache sehen wir. Wir sehen die Rolle von einem Friedensstifter. Ja? Paulus riskiert seinen eigenen Ruf, indem er Onesimus vertritt, damit diese Versöhnung stattfindet. Und er ist sogar bereit, die Schuld von Onesimus auf sich zu nehmen. Vers 19 haben wir gesehen. Damit nichts zwischen Onesimus und Philemon steht. Und das ist genau so, was Christus für uns gemacht hat, ne? Er vertritt uns sündige Menschen vor dem Vater und nimmt unsere Schuld auf sich, sodass nichts mehr zwischen uns und dem Vater steht. Paulus weiß, dass Christus mit seinen so umgeht. Und so sieht er auch als Nachfolger Christi in dieser Rolle der Friedensstifter. Und er setzt sich für Versöhnung ein in der Gemeinde. Also ihr Lieben, wenn ihr von Streitigkeiten oder Problemen in eurer Mitte erfährt, tratscht nicht darüber, ignoriert es aber auch nicht. Wenn ihr nah genug zu den Menschen in Frage steht, dann setzt euch für die Versöhnung zwischen ihnen. Seid Friedensstifter. Und seid auch bereit, Schaden zu nehmen, ja, die Hände schmutzig machen, damit Sünde gesühnt wird. Unter euch. Es wäre so schön, wenn unseren Gemeinden, meine Gemeinde, eure Gemeinde und überall, wir so eine Gnadengemeinschaft genießen könnten, wo Gnade über Gesetzmäßigkeit steht, wo Leben verändert werden, wo enge brüderliche Beziehungen herrschen und wo wir mit Aufdeckung gefolgt von Zudecken von Schuld zu tun haben. Das ist eine Gnadengemeinschaft. Und der ganze Motivation, der ganze Grund, warum wir das machen, ist, weil genau so ist Gott mit uns umgegangen. So wie Gott mit uns, lass uns miteinander. Ich bete. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für den Philemon-Brief, ich danke dir, dass du uns so viel Gutes geben will, Herr. Und ich danke dir, dass du auch die Gemeinde gegeben hast, Herr, sodass wir weiterhin Gnade erfahren, Herr. Das ist einer der Mittel der Gnade, die du uns gegeben hast, Herr. Sodass, was du für uns in Christus gemacht hast, auch in den Beziehungen miteinander greifbar wird, Herr. Und so bitte lass diese Gnade, die du uns in Jesus Christus gezeigt hast, wirklich mehr und mehr Raum in uns nehmen, sodass unsere Beziehungen auch miteinander, diese horizontale Beziehung, davon geprägt ist, Herr. Lass uns so eine Gemeinde sein, Herr, die nicht auf Gesetzmäßigkeit geht, sondern Gnade miteinander zeigen. Eine Gemeinde, wo wir wirklich die verändernde Kraft des Evangeliums in den Leben von Menschen erfahren. Eine Gemeinde, wo wir enge Beziehungen, brüderliche und schwesterliche Liebe erfahren und weitergeben, Herr. Und eine Gemeinde auch, wo wir sehen, dass wir unsere Sünde bekennen können. Wir können unsere Sünde vor dem Tisch legen und Vergebung erfahren. Nicht nur von dir, sondern auch von voneinander, Herr. Bitte mach uns zu solchen Christen. In Jesu Namen. Amen.